Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 572. Smart wird die Welt, oder? Tja, ich fange heute mal mit was Lockerem an. Ja, der Titel der Sendung kommt erst später zum Tragen. Etwas, worum man sich eigentlich nicht groß streiten kann. Und zwar USB-C soll besser werden. Cool, ne? Bis zu 240 Watt soll künftig USB-C können. Ja? Und damit wäre natürlich die Anwendungsmöglichkeiten noch größer. Ja, bisher war so, dass 100 Watt Standard sind. Das ist schon ziemlich viel. Ja. Dell hat tatsächlich 130 Watt genutzt, aber mit einem eigenen proprietären Standard. Und ja, unglaublich, sowas gibt es auch noch in dieser Zeit. Und jetzt hat aber das offizielle Standardisierungsgremium von Universal Serial Bus Implementations eben 240 Watt versprochen und dieses eben künftig zugesagt. Das ist nicht schlecht. Die Frage, wie das mit der Kompatibilität aussieht, ist natürlich immer eine heikle Sache. Am besten wäre es natürlich, wenn keine Sachen, sagen wir mal, gemacht würden, die jetzt wiederum alte USB-C-Kabel nutzlos machen würden. Was, langsam habe ich aber auch das Gefühl, dass es vielleicht gerade bei USB erwünscht ist, so dass man immer wieder neue USB-Sachen kaufen muss. Ne? Das war ja auch schon mit USB A, mit diesem Stecker, der wurde dann ja auch mehrmals verbessert. Und immer wieder sind neue Kabel herausgekommen mit einem neuen Standard, so dass man eben zum Beispiel mit alten USB-Kabeln keine schnelleren Datenraten bekommen konnte. Zumindest waren sie rückwärtskompatibel und das erwarte ich eigentlich auf jeden Fall auch bei den USB-C-Kabeln. Vielleicht haben wir diesmal sogar Glück, dass ältere Kabel auch funktionieren können, ja, aber eben nicht müssen. Aber, okay. Gucken wir mal, jedenfalls wird der Standard die Revision 3.1 sein, ja? Und damit eben wird erwartet, dass dann eben höhere Last möglich ist. Auch die Voltzahl war ja immer eine Sache. 20 Volt konnten bisher übertragen werden. Übrigens etwas, was immer wieder zu Schwierigkeiten geführt hat. Denn man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn das zum Beispiel an ein Gerät angeschlossen wird, das nur mit 5 Volt arbeitet, dann muss eben auch sichergestellt werden, dass da keine 9 Volt oder eben 20 Volt rankommen, sonst ist das Gerät nämlich nur noch Toast. Und am Anfang des USB-C-Standards gab es Schwierigkeiten, die bis heute noch nachwirken, indem eben zum Beispiel fehlerhafte Kabel im Umlauf waren, der Widerstand wurde falsch gelötet und somit hat das zu versorgende Gerät eben ein falsches Signal bekommen und das hat dazu geführt, dass in einzelnen Fällen eben Geräte kaputt gingen durch den Anschluss eines ganz regulären USB-Kabels. Also das war wirklich nicht ganz toll und ich hoffe, die Anbieter haben jetzt daraus gelernt und es passiert jetzt mit dieser Umstellung nicht, denn jetzt sind auch 28, 36 und 48 Volt möglich. Bis zu 5 Ampere können eben fließen und damit sieht man, dass da ziemlich hohe Leistungen eben erreicht werden können. Zum Beispiel eben 48 Volt mit 5 Ampere, was dann eben 240 Watt bedeutet. Ganz schön heftig. Das muss man schon sagen. Interessant ist, dass diese diese Erweiterung jetzt schon relativ schnell erfolgt, meiner Meinung nach aber ganz richtig so, denn die Welt wartet dann nicht auf, auf den USB-Standard, und wenn da nichts Neues kommt, muss wieder ein anderer Standard gefunden werden, und hoffentlich führt das auch dazu, dass jetzt USB-C wirklich der Standard dann bleibt, ja, und somit könnten nämlich dann grundsätzlich ein USB-C-Anschluss-Netzteil, ja, für alle Geräte gelten. Nicht nur Computergeräte, sondern vielleicht sogar auch andere Geräte, die eben hier mit entsprechendem Strom versorgt werden müssen. Ich schiele da zum Beispiel gerade an solche Sachen auch wie Set-Top-Boxen und so weiter, ja, DVD-Player und so weiter. Die Dinger arbeiten ja nur deswegen mit in Anführungszeichen 220 Volt, weil da intern ein Netzteil ist, das wiederum die Spannung umspannt eben um und eben funktionsfähige eine funktionsfähige Spannung zu auszugeben, um damit die Geräte eben funktionieren. Die arbeiten intern aber nicht mit 220 Volt. Die arbeiten mit wesentlich weniger. Ja. Und diese Umspannung könnte ja außerhalb von dem Gerät erfolgen, was dazu führen würde, dass die Geräte selbst weniger warm werden. Und auch zum Beispiel, wenn man da mehrere Geräte hat, ja, dass nicht jedes einzelne Gerät ein Netzteil hat, ja, sondern eben dann zum Beispiel ein starkes Universalnetzteil, bei dem man zum Beispiel 4 oder 5 USB-Anschlüsse hat, und da kann man dann diese ganzen Geräte mit versorgen. Das wäre natürlich fantastisch. Einmal braucht man weniger Steckdosen, zweitens die Wärmeentwicklung ist wesentlich geringer, drittens es gibt weniger Elektronikschrott, ja, und so weiter. Aber letztendlich hängt es da dahingehend zusammen. Machen es die Anbieter oder nicht? So, dann noch kurz das Redmi K40 Gaming Gerät, ja, ist mit der Version 12 GB RAM für 70% der Verkäufe verantwortlich. Ja. Also definitiv ist es ein Zeichen meiner Meinung nach für die Gaming für die Gaming Phone Hersteller. Leute, ihr braucht gar nichts mehr herzustellen wie 6 GB RAM oder 8 GB RAM Hauptspeicher. Das ist Müll. Ja. Die Kundschaft, die mit Gaming-Phones angesprochen werden, weiß natürlich, dass man RAM nie genug haben kann. Und deswegen entscheiden die Nutzer sich auch für die 12 GB Variante. Und deswegen ist es einfach ein Zeichen meiner Meinung nach hier. Cool, ne? Ich habe gesprochen. Ich bin heute übrigens so ein bisschen müde. Ja. Ich habe schon die Woche über schwer geschuftet. Ja, genau. Und heute ist so ein Erholungstag sozusagen. Ne. Normalerweise sind die Tage, an denen ich hier ankassen, Rios Wochensicht mache, ist der Arbeitstag, der Hauptarbeitstag. Heute ist es der Entspannungstag. Also, fertig, ich bin. Deswegen bin ich auch erschüttert, wenn ich so Schlagzeilen lese, wie zum Beispiel, dass Sonys neues Flaggschiff, das am 1. Juli in den USA startet, tatsächlich wieder $1,300 kostet. Und wisst ihr, da werde ich einfach müde, wenn ich sowas lese. Das ist einfach eine. Ich kann es gar nicht ausdrücken, ohne dass ich wieder Kraftausdrücke benutze. Aber welch ein Mumpitz, welch eine unglaublich inkompetente Abteilung hat Sony denn für die Preisgestaltung ihrer Geräte? Wie weltfremd sind die mittlerweile in Sachen Smartphones? Die sollten wirklich mal hingehen und sich mit der Abteilung für die PlayStation kurz schließen und sich von denen mal beibringen lassen, wie man Preispolitik macht. Wie man dafür sorgt, dass Geräte auch verkauft werden, dann klappt das auch auf einmal, ja, oder würde es klappen, mit besseren Abverkäufen und entsprechend besseren Aussichten auf dem Markt überhaupt irgendwie in irgendeiner Statistik erstmal aufzutauchen. Ja? Also, ich weiß auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt total entsetzt. Ich habe ja wie immer bei jeder neuen Ausgabe von neuen Sony-Geräten, Top-Geräten, ja, was Smartphones betrifft, bin ich immer wieder sehr hellhörig, weil ehrlich gesagt, ich hätte gerne ein Sony-Gerät. Ja. Ich glaube an die Firma. Ja. Ich weiß, das tun nicht jeder, von daher hätte auch Sony natürlich noch was in die Image-Kampagne stecken müssen. Ne. Nicht nur das. Aber ich denke, dass die ziemlich verlässliche Technik haben. Ja, das sehe ich mit allen Geräten von Sony, die ich eigentlich habe. Und deswegen hat zum Beispiel bei mir auch festgestanden, dass das neue TV-Gerät wird auch ein Sony-TV-Gerät sein. Ja, mal gespannt. Aber trotzdem, dass ich so ein großer Vertrauensvorschuss der Firma gebe, muss ich klipp und klar sagen, Geräte, die es eben für einen Bruchteil von dem Geld gibt, mit der gleichen Ausstattung. Ich habe eben schon mal das Redmi K40 Gaming Edition angesprochen. Ja. Die 12 GB RAM. Ja. Wenn ich dann hier so sehe, dass das dann mit derselben Ausstattung quasi, zu diesem Preis hier rauskommt und dieses Gaming-Phone kostet unter, also in China unter 500 Euro, ich glaube bei uns ist unter 600 Euro, dann muss ich ganz klar sagen, also Sony, ne? Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte wirklich mir gewünscht, dass das Gerät um die 799 Euro mit derselben Ausstattung kostet. Dann wäre das Teil ein absoluter Brüller gewesen und das wäre dann für mich klar gewesen, okay, ich will zwar eigentlich nur so zwischen 5, so bis maximal 600 Euro ausgeben, aber da hätte ich gesagt, gut, das Teil kostet 799, ich reiß mich zusammen, ja, und mach's halt, ja, weil it's a Sony, ja, aber da ist wirklich dann die Grenze bei 799 absolut erreicht. Ehrlich gesagt auch, die können gar nicht mehr drauf dran packen, ja, als das, was ich eigentlich noch erwarte von einem Gerät. Also das heißt, 799 ist die Grenze und das muss alles haben, was an Technik momentan aktuell ist. Ganz einfach, so sieht die Sache aus. Alles andere ist Mumpitz. Ja. $1,300 für ein Gerät, das man eben schon für nicht nur die Hälfte kriegt, sondern für ein, ja, ich will nicht sagen ein Viertel, aber, naja, weniger, deutlich weniger als die Hälfte jedenfalls. Muss ich schon sagen, das ist wirklich traurig, was da abgeht. Ja, ganz einfach. Ja, und das Schlimme ist ja, das muss ich ja auch schon seit Jahren sagen. Ja, seit Jahren sage ich das schon wegen den Sony-Geräten und es ist offenbar keine Besserung in Sicht und das ist für mich eine traurige Geschichte, wie eine Firma, die eigentlich im Elektronikbereich eine absolute Größe ist, durch solche irrsinnige Preispolitik alles in den Sand setzt bei Smartphones, was man nur in den Sand setzen kann. Und das war ja auch schon mal so, dass Sony schon mal besser gestellt war bei den Smartphones. Ja, das ist noch gar nicht so arg lange her. Ja. Und dann haben sie die Übersicht verloren, offenbar. Klar, die Zahlen waren damals auch nicht optimal, aber da hätte man eben ein bisschen durchhalten müssen und vielleicht noch ein bisschen mehr Public Relations machen, ja. Und dann hätte die Maschine schon gefluppt. Stattdessen kam wohl irgendein Spacken auf die Idee, okay, wir verkaufen nicht genug Geräte, dann müssen wir die Geräte halt teurer machen. Sehr gute Idee. Genau. Ich sack hier so gerade in meinem Bürostuhl so runter. Mensch, ich hab doch so genug Koffein getrunken. Was soll denn das hier? Meine Güte. Selbst das nächste Thema tut mir heute keine Zornesröte ins Gesicht treiben. Ich bin viel zu müde für mich jetzt so massiv aufzuregen darüber. Ja, aber schön ist es nicht. Ein Blogger, der im Vorfeld schon mal über das Xiaomi Mi 10 Ultra berichtet hatte, ja, also quasi so ein paar Leaks rausgelassen hat, der muss jetzt tatsächlich an Xiaomi $150,000 zahlen. Ich weiß zwar nicht, wie viel Gewinn der mit diesen Leaks gemacht hat. Wahrscheinlich hat er schon einiges reingeholt, ja, durch diese Leaks, aber ich muss sagen, $150,000 ist schon ziemlich heftig. Bei dieser Sache bin ich immer so, ja, ich möchte sagen gespalten, aber eigentlich mehr auf der Seite von den Bloggern, ja. Weil wenn etwas rauskommt, dann sollte man es eigentlich auch tun dürfen, ja, sagen dürfen. Auf der anderen Seite haben natürlich auch die Firmen ein Recht darauf, dass eben auch Firmengeheimnisse geheim bleiben, ja, so lange bis dann eben hier das präsentiert wird. Aber in dem Fall ging eben diese Sache nach hinten los. Und deswegen musste tatsächlich als Entschädigung jetzt $155,000 an Xiaomi gezahlt werden. Ja. Oh, also 155.000 waren es insgesamt, ja. Nicht nur 150.000, was kann, wie in der Schlagzeile steht 150.000 und weiterhin steht 155.000. Wahrscheinlich ist es wieder so eine Umrechnungsgeschichte. 1 Million Yuan wurden da fällig. 30 Tage haben die Zeit dafür. Ja. So wie ich das aber mitbekommen habe, ist das kein einzelner normaler kleiner Blogger, sondern das ist wohl auch eine größere zumindest eine Brand, kann mich täuschen, Beautiful Technology heißt der Arme oder die Armen, ja, die jetzt hier das berappen müssen. Er selbst oder diejenigen, die das jetzt verraten haben, haben sich auch entschuldigt und entgehen damit offenbar auch noch weiteren härteren Strafen, die da durchaus auftreten könnten. Ja. Also wenn man das mal so sieht, sind $155,000 noch relativ gering. Wäre das in den USA passiert und tatsächlich hätte so eine Firma dann Recht bekommen, könnte das ganz schnell in die Millionen gehen. Wir wissen ja, ne, der berühmte Kaffeebecher bei McDonald's mit heißem Kaffee, ne, zwischen die Beine geklemmt und der oder die kriegt dann auch noch über 1 Million Schaden. Also das kennen wir alles, ist kein Witz, auch wenn es immer wieder heißt, das wären so Urban Legends. Nein, Leute, das geht eben in den USA auch andersrum. Ne? Die Firmen dürfen quasi alles machen, die müssen nur eben dann dafür gerade stehen und deswegen gibt es auch keine Grenzen offen nach oben und deswegen passen die Firmen eben auf, dass sie alles richtig machen. Ja. Bei uns ist es ja umgekehrt, bei uns wird zum Beispiel ein Produkt erst genehmigt dann haben die Firmen aber auch nur noch ein geringer Haftungsgrund, ja, das heißt, da sind die Strafen dann eben nicht ganz so hoch, oder was heißt nicht ganz so hoch, die sind dann eben, naja, sagen wir mal, minimal im Vergleich dazu. Für uns sind es irre Summen, aber so viel braucht es eben offenbar, um den Markt dort so zu regulieren, wenn man eben keine Genehmigungsstelle hat. Ja, stellt euch mal vor, wenn da so Sachen, ja, Nur, wie bei uns mal so 10.000, ne, Schadensersatz, ja, wunderbar. Dann wird die Firma, werden die Firmen in den USA einfach alles Mögliche auf den Markt bringen, ohne groß hier sich Gedanken drüber zu machen. Ne, weil wenn was passiert, ist überschaubar, ne, steck mal weg, Portokasse. Ne. Das wäre äußerst übel, ne? Gut, aber wie auch immer, die können froh sein, dass es eben nicht, unter diese Jurisdiktion gefallen ist, sonst wäre mit 155.000, das wäre dann vielleicht gerade mal so die Vorverhandlung gewesen an Geld. Dennoch, ich finde es auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr schade, was hier abgeht und warum macht es Xiaomi, ich weiß es nicht, war das wirklich notwendig, hier so ein Blogger deswegen hier dazu zu drängen, so viel Geld zu bezahlen, ich weiß nicht. Das ist, ja, es ist wohl ein abschreckendes Beispiel an andere Leute, wenn ihr nach, so unter dem Motto, Leute, wenn ihr geleakte Informationen habt und ihr veröffentlicht die, seid ihr dran, dann könnt ihr daraus kein Kapital schlagen, wir machen euch fertig, ja? Okay. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht sehr, naja, sympathisch geradezu, ne? Und Xiaomi sollte aufpassen, dass sie nicht auch die negativen Seiten von so Mega-Firmen wie eben Apple oder so auffassen, ja. Bei den Preisen sind sie ja schon auf dem Weg, ne? So mit diesen großen da unsympathischen Firmen halt auch, ja, mit zu konkurrieren. Aber wenn sie jetzt auch noch darin konkurrieren wollen, dann kommen die sehr schnell in die Schublade so unsympath, ja, und das war's dann wieder. Ne? Wieder eine Firma weniger. Ja, jetzt komme ich aber doch mal zu dem Thema, das heute die Überschrift hier generiert hat, sozusagen. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat jetzt ein Smartphone. Zwei Sachen. Erstmal, wow. Das heißt ja, circa 3,5 Milliarden Menschen haben ein Smartphone. Also circa. Ich weiß nicht, ob die 7-Milliarden-Grenze schon erreicht ist, aber die wird demnächst erreicht sein. Wow. Auf der anderen Seite. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat kein Smartphone. Und das heißt, dass es eine Kluft gibt. Eine große Kluft. Und auch die Leute, wo sagen, ich will kein Smartphone, ja, das ist gut. Die brauchen auch kein Smartphone. Ja, die sollen auch gar keins kaufen müssen oder irgendwie was. Ja, die sollen machen können, was sie wollen. Aber die Kluft wird trotzdem aufgehen. Und zwar zwischen den einzelnen Ländern dann. Während im einen Land, wir haben es ja jetzt gesehen, ja, spätestens seit der Corona-Krise haben wir gesehen, ohne Smartphone kommt man nicht mehr weit. Als Hauptentscheidungsgrund werden Statistiken genutzt, die wiederum mit der Corona-Warn-App gemacht werden. Infoportale, klar, die App, ne? Super. Informationen über Apps. Ja. Firmen wie Apple und Google haben zur Integration und zur Mithilfe der Covid-Krise sogar ihr Betriebssystem geändert. Und wie selbstverständlich sagt man Videochat, ja, ja, klar, ne? Kein Problem, so schlimm ist es nicht. Man kann ja weiterhin mit seinen Bekannten und Verwandten Kontakt halten über Smartphones, ja, also über Videochat. Ja, man setzt es also tatsächlich schon voraus in diesen Ländern, wo auch mir dazugehören offenbar. Man setzt es einfach voraus, jeder hat ein Smartphone. Ja? Und der, wo kein Smartphone hat, der ist gar nicht mehr reelles Mitglied der Gesellschaft. Da ist nur noch so, ja, ein Anhängsel. Ja. Und das hört sich jetzt ziemlich böse an. Klar, es ist natürlich immer abzuwägen, wenn solch eine neue Technologie zum Standard wird, sollte man sich dieser Technologie auch nicht verweigern. Das ist mein Credo. Ja, also man kann nur so weit gehen, ohne dass man eben Nachteile hat, wenn man sich gegen etwas zu stark sträubt, was eben Standard ist. Ja. Das ist ein bestes Beispiel ist hier mit diesen Anglizismen, die verwendet werden. Ich habe da mal aus wirklich guten Intentionen probiert, die Anglizismen zu vermeiden. Ja. Aber ich habe dann irgendwo aufgegeben. Ich bin eigentlich nur noch bei der Reduktion von solchen, dass ich das nicht zu übermäßig nutze. Aber es geht ganz einfach nicht mehr. Wisst ihr, irgendwann, wenn sich die halt so stark eingebürgert haben, die haben sich so stark angebürgert, dann spricht man, wenn man keine Anglizismen mehr verwendet, spricht man eine Fremdsprache. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt gegen Windmühlen kämpfen oder soll ich mich einfach anpassen? Ja, passe ich mich halt an. Ich habe andere, wichtigere Felder, wo ich mich nicht anpassen will. Zum Beispiel beim Betriebssystem von meinem Computer Linux. Ja, klar, das ist auch so eine Sache. Die meisten haben Windows immer noch. Ja. Die meisten haben Windows. Ja, soll ich deswegen Windows nutzen? Nein, das ist zum Beispiel für mich ein Thema, wo ich sage, nö, mache ich nicht. Aber da habe ich auch keine großen Nachteile dadurch. Ich habe gar keine Nachteile dadurch. Ich habe sogar nur Vorteile dadurch. Ja, das ist was anderes. Aber also selbst wenn ich jetzt kein Smartphone wollte, ich würde mir eins kaufen, damit ich eben nicht ausgegrenzt bin, sagen wir mal so. Gut, das ist die eine Seite. Das heißt, wir haben es ja in der Hand. Ja, wir können, also bei uns kann sich fast jeder, eigentlich kann sich jeder bei uns ein Smartphone leisten. Ja. Das kann man sogar mittlerweile, glaube ich, geltend machen bei Hartz IV oder irgendwas. So, ja. Also Smartphone gehört zur Lebensausstattung. Ja, eine wichtige Ausstattung übrigens, zum Beispiel um Bewerbungen zu schreiben etc. Ja, ja. Leute, also es ist eine andere Sache, wenn man jetzt zum Beispiel andere Länder anguckt. Und da merkt man dann eben, die Hälfte der Weltbevölkerung, die ist nicht hier bei uns. Die ist zwar statistisch schon verteilt, aber bei uns sind es nur, also sind es nicht die Hälfte in Deutschland, wo kein Smartphone haben, um Himmels Willen. Das wäre eine Katastrophe. Dann können wir einen Laden dicht machen, ja, weil wir dann nämlich technologisch dermaßen weit hinten dranhängen. Ja, das wäre es dann für unsere Industrie. Aber die Mehrzahl der Menschen, die eben kein Smartphone haben, wohnen eben in leider wiederum ärmeren Gebieten. Ja. In einigen Gebieten haben die Regierung das auch verstanden, sind hart dran und sie können das auch. Zum Beispiel in Indien, da wird ja ein riesen Push wird da gemacht und mittlerweile ist der Smartphone-Anteil in Indien auch sehr, sehr gut. Wisst ihr, es geht nicht immer, das Smartphone ist für uns so ein Spaßding. Ja, das kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, die braucht ja nicht unbedingt ein Smartphone. Aber für viele andere ist das Smartphone aber eben auch ein wichtiges Tool zum Überleben, zum Geld verdienen, zum Managen, zum alles Mögliche tun. Ja? Wer in Afrika eine Möglichkeit hat, ein Smartphone zu bekommen und entsprechend Empfang hat, ja, der kann damit unter Umständen sein Überleben sichern. Ja? Neue Tricks und Kniffe finden, sich kurzschließen mit anderen Leuten in der Umgebung, um zum Beispiel dann Sachen anzubauen, ja, tauschen und so weiter und so weiter. Also ein riesiges Feld von Möglichkeiten, die es da eben gibt. Also es gibt so viele Sachen mehr, die man damit machen kann, als irgendwelchen dummen Quatsch, ja, mit dem Smartphone zu tun und zu spielen oder so, ja, gibt es wesentlich wichtigere Sachen und es hatten sich da so viele Menschen, die wirklich mit dem Smartphone und von dem Smartphone leben, ja, also nicht süchtig, sondern die verdienen dadurch ihr Lebensunterhalt, die würden ohne das Smartphone vor dem Ruin stehen und gerade in diesen Ländern ist das Smartphone besonders wichtig und die, wo sich dort dann eben dieses Smartphone nicht leisten können, die haben ein echtes Problem und deswegen sage ich auch immer, man muss immer gucken, Technologien sind nur dann interessant, wenn sich die Mehrheit der Bevölkerung das auch leisten kann und wenn das bei uns so ist, okay, aber es gibt eben noch viele Stellen auf der Erde, wo das nicht so ist und deswegen ist diese Meldung auf der einen Seite gut, die Hälfte der Weltbevölkerung hat jetzt ein Smartphone, Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr bedenklich, denn Das heißt, die Hälfte der Welt ist abgenabelt, sozusagen. Ja. Das ist übel. Das ist sehr, sehr übel. Und wird die Welt durch ein Smartphone smarter? Ja, das kommt darauf an, wie man das Smartphone nutzt. Gerade in den Ländern, wo es eben nicht jeder leisten kann, ja, dort werden die Smartphones tatsächlich smart eingesetzt und können dann eben nicht nur die Lebensqualität verbessern, sondern eben auch alles nach vorne bringen. Ja, der gesamte technologischen Stand eines Landes nach vorne bringen. Auf der anderen Seite, ja, gerade in den Ländern, wo das Smartphone sich jeder leisten kann und zur Spielerei wird, ja, ist es dann genau umgekehrt. Ich weiß nicht, ob man dann immer smarter wird durch das Ding. Da kommt man, ja, wie wir immer gesehen haben, ja, auch mal schnell in so eine, ne, in so eine Blase, ja, und dann ist das Smartphone auf einmal nicht mehr so smart, sondern eine Verdummungsmaschine. Hä? Das ist halt die Gefahr, wenn man mit etwas alles Mögliche machen kann. Die Menschen haben so eine dumme Angewohnheit. Wenn man etwas Dummes machen kann mit etwas, dann machen sie es auch. Keine Ahnung, warum das ist. Okay. Ich lasse es damit mal bewenden. Wir kommen da auch nicht weiter. Ja, die Entwicklung wird allerdings weitergehen. Und ich hoffe, dass genau die Leute ein Smartphone bald bekommen, die es am dringendsten brauchen. Nämlich diejenigen, die was Vernünftiges mit dem Smartphone machen. Ja, Huawei-Smartphones, die sind natürlich immer mit einem Fragezeichen versehen, seit die USA da so einen Druck ausgesetzt hat auf Huawei, zu Unrecht. Aber Huawei macht natürlich das Beste und hat jetzt angefangen, ja, schon vor einiger Zeit die Produktion von den HiSilicon Chips im Haus vorzubereiten, sodass hier niemand mehr naja, stören kann von außen. Ja, also ja, man kann zwar als Chip-Hersteller, wenn man nicht zu Huawei gehört, kann man verboten bekommen, ne, Handel zu machen. Aber wenn die selbst die Chips direkt selbst herstellen, tjo, dann kann einem niemand das verbieten. So einfach sieht es aus. Und genau dahingehend hat jetzt Huawei hingearbeitet und man erwartet, oder was heißt man erwartet, 2022 wird Huawei Kirin-Prozessoren selbst herstellen und damit vollkommen unabhängig sein. Und diese Prozessoren werden natürlich dann auch wieder an weitere Firmen verkauft werden können. Und somit hat sich jetzt eben die Firma komplett abgenabelt von US-amerikanischer Technologie und stellt somit die Weichen für die neue Zukunft, die es dann geben wird. Und das wird die Marktdominanz von China steigern. Das wird ein Beispiel sein für viele chinesische Firmen. Wir können uns nicht vorstellen, wie schnell die agieren können. Ja, bei Huawei hat man einen Vorgeschmack bekommen. Aber man kann davon ausgehen, dass bald alles alles an Produktion in China stattfinden wird und dass China dann eben vollkommen autark wird. Und das heißt, dass Zulieferer bzw. Firmen in anderen Ländern massive Einbrüche bekommen werden. Und damit hat man sich selbst ein Bein gestellt. Ja. Und ja, irgendwann kann man dann die Folgen schon vor, was weiß ich, vor ein Jahr oder so, die ich gesendet habe, ja, nur mal anhören oder 2 Jahre, und ich weiß nicht, wie lange das da schon geht, in denen ich das genau das prophezeit habe. Ja, und dann werde ich Richtung USA sagen, seht ihr, ich hab's euch ja gleich gesagt. So, Realme GT Review. Ja, also es gibt ja, ich habe ja schon so viel über das Realme GT gesagt, ja, und deswegen will ich jetzt auch nicht weiter Worte hier drüber verlieren, sondern nur, wenn ihr auch noch einen richtig schönen Review sehen, lesen wollt in Englisch über dieses Realme GT, ja, das wirklich ein absolutes Hammergerät ist zum genialen Preis, dann könnt ihr da dem Link folgen. Da ist nochmal alles genau aufgelistet und die technischen Daten und auch nochmal ein richtiger Test von jemand, der eben da das Gerät tatsächlich in Benutzung hatte. Und ja, ich finde, so ein Review ist im Nachhinein immer noch sehr, sehr interessant dann. Von daher, wenn es interessiert, Link findet ihr dann gleich in den Shownotes. Ja, so sieht's aus. Was anderes war noch interessant, Samsung Galaxy Tab Active Pro. Bin ich sofort aufmerksam geworden. Ne? So, boah, genial, ein Outdoor-Tablet. Das ist wirklich etwas, das reizt mich noch. Ja, ein Outdoor-Tablet, das reizt mich. So mit richtigem Rugged Case, ja, so wie diese Outdoor-Phones, ja, und richtig für den harten Einsatz gedacht. Sowas kennt man ja von den Panasonic Toughbooks beispielsweise, ja, nur dass es eben keine Android-Geräte sind. Das würde mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und tatsächlich optisch mit einem Stylus versehen, macht das auch gleich einen richtig robusten Eindruck, ja, das Galaxy Tab Active Pro. Aber ich glaube, ihr könnt schon wieder sehen, wo die Probleme liegen, ne? Dreimal dürft ihr raten. Richtig, die technischen Daten. Midrange 670 Snapdragon Octa-Core Prozessor. Mit einer Adreno 616 GPU. 4 GB RAM. Und 64 GB interner Speicher. Wah! Also, ich kann mich nicht helfen. Samsung setzt einen Trend fort, ne, so von wegen Outdoor-Geräte, ja, möglichst schlechte, hier hat fast wieder einen Kraftausdruck gebraucht, möglichst schlechte Ausstattung, denn irgendwie die Leute, die Outdoor gehen, mit den Geräten, die brauchen auch wirklich null Leistung, ja, überhaupt nichts. Ja, keine Ahnung. Hier, das Ding geht nicht kaputt, ne? Man kann da nichts mehr machen, vernünftig damit, ja, weil die eine Ausstattung haben wie vor 3-4 Jahren, ne? Nichts mehr läuft gescheit drauf, ne? Oh, was hier, super, aber es hält, ne? Ja klar. Also manchmal habe ich wirklich so meine Zweifel dran, ob so manche Marketingabteilungen noch auf dem Planeten Erde sind. Aber na gut. Samsung kann es eh erlauben. Wahrscheinlich finden die genug Firmen, die dann ihre armen Mitarbeiter mit diesem Gerät ausstatten werden. Und ne, jegliche Kritik wird dann abgebügelt mit, ja was, Samsung ist Marktführer. Das sind die besten Geräte, die es gibt. Ja, was soll denn das? Wenn sie nicht sehen, dass das die besten Geräte sind, dann sind sie wohl nicht kompetent genug. Ja, genau. Gut. Wie auch immer. Lenovo hat dagegen schon wieder interessantere Tablets angekündigt. Ja, eines davon ist besonders interessant. Und zwar dieses Lenovo Yoga Tab 13. Ja, das kommt nämlich mit einer deutlichen besseren Ausstattung heraus. Ein Snapdragon 870er Chipsatz mit 8 GB RAM, 256 GB Storage, 10.000 mAh Akku und als kleine Besonderheit ein Micro-HDMI-Anschluss, um das Gerät tatsächlich als mobilen Monitor zu benutzen. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Das heißt, man kann das Teil auch beispielsweise an einen PC anschließen, als Monitor benutzen. Da fällt mir gleich auch wieder ein, zum Beispiel als Dual-Monitor oder als zusätzliches, als Monitor, als Display für den Raspberry Pi zum Beispiel, ja. Das hätte mal ein Infodisplay sein können, wenn es früher rausgekommen wäre, ja. So sieht's aus. Und damit bleiben natürlich sehr viele Anwendungsbereiche offen. Sehr schön. Also dieses Yoga Tab 13 ist natürlich besonders interessant. Es gibt noch ein Yoga Tab P11. Oder ein Tab 11, das ist ein bisschen schlechter ausgestattet, insgesamt gesehen, aber Ist jetzt auch nicht das, was mich da wirklich berührt hat. Die Preise kann ich leider noch nicht sagen, aber ich erwarte mal nicht, dass es so Mondpreise sind. Und vielleicht wird es ja auch nochmal ein Tablet von mir. Das Yoga-Tab hat verschiedene interessante Sachen, zum Beispiel ein integrierter Ständer. Ja, das heißt, man kann es aufstellen auch gleich wie ein Monitor. Braucht man sich da auch keine Gedanken zu machen. Und trotzdem ist es noch ziemlich kompakt. Und mit 13, also mit dieser, ich glaube, es hat einen 13 Zoll Bildschirm, ja, genau, ist es auch vernünftig einsetzbar. Ja, da ist auch der Abstand ein bisschen größer zu den normalen Smartphones. Und ich bin relativ angetan davon, von diesem Yoga Tab 13. Mal sehen, ob das was wird. So, in der Rios Wochensicht hatte ich auch schon mal hier heute angesprochen, dass Windows 11 ist jetzt rausgekommen und warum ich es nicht nutzen werde, leider wegen einer Kleinigkeit. Schade, Microsoft, schade, schade wegen dem TPM-Chip, aber wie gesagt, das erkläre ich, das habe ich in der Rios Wochensicht noch ausführlich erklärt und auch warum ich das Windows 11 so gut finde. Wenn dieses mit dem TPM nicht gewesen wäre, hätte ich mir das tatsächlich schon mal wieder installiert. Ja. Aber das Teil hat nämlich noch eine andere interessante Sache. Also wenn man sagt, okay, TPM ist mir wurscht, ich habe den Chip sowieso drin und mir doch egal, ja, ob ich dann hier ferngesteuert werde oder nicht, mir doch wurscht. Denn Windows 11 hat native Unterstützung von Android-Apps. Ihr könnt direkt in Windows Android-Apps installieren und benutzen. Wie cool ist das? Und Microsoft hat auch den App Store von Amazon integriert. Direkt. Ja. Und auch das ist faszinierende Geschichte. Das bedeutet, ihr könnt aus dem Amazon App Store eben die Apps direkt nutzen, installieren und unter Windows nutzen, als ob es ein Windows-Programm wäre. Das ist eine schöne Sache, da hat Microsoft mal sehr gut mitgedacht, ja, denn oftmals sind es eben so die Apps, die man vielleicht auch gerne am PC mal nutzen würde, ja, wie oft haben wir denn schon gesagt, ja, aber gibt es da auch eine PC-Version dafür? Nee, gibt es nicht, nee, dann will ich das nicht, ne, so, ja. Ich denke da so an die verschiedenen Messenger und so weiter und so weiter. Ja. Inwiefern die natürlich da funktionieren werden, werden wir sehen, weil die brauchen ja viele Messenger brauchen ja oder eigentlich alle modernen Messenger brauchen eine Verknüpfung zu einer Telefonnummer. Wie es da ist, weiß ich natürlich nicht, aber kann man auf jeden Fall sagen, ja, wer sich an bestimmte Android-Apps gewöhnt hat, kann diese nun auch tatsächlich nutzen auf der Oberfläche. Ohne, also nicht, dass das Telefon irgendwie nur gespiegelt wird oder so, sondern man kann tatsächlich echte Android-Apps installieren unter Windows und damit wird ein ganz neues Universum sozusagen auf Windows mit exportiert und es ist ein kluger Schachzug von Microsoft, das muss man ganz klar sagen, denn damit wird Windows natürlich auch stark aufgewertet. Ja, es gibt auch zum Beispiel Lösungen für Linux, ja, aber die lassen zumindest was hinsichtlich der Einfachheit. Das heißt, ich starte hier einen App Store, die Apps werden installiert und ich kann sie einfach so benutzen. Ja. Dahingehend ist noch viel zu tun unter Linux. Grundsätzlich ist die Kernel-Unterstützung ja vorhanden, aber ja, so einfach geht es dann eben doch nicht, weil da eben weniger Leute dran arbeiten, die sagen, okay, hier, ne, wir machen jetzt eine Funktion, die funktioniert. Das heißt, ohne dass man durch Reifen springen muss, damit es überhaupt klappt. Ne. Das ist halt der andere Aspekt. Und hier hat man halt gesagt, okay, wir müssen das natürlich so machen, dass jeder, der überhaupt keine Ahnung hat, was das überhaupt für eine App ist, diese auch nutzen kann. Das heißt, viele, viele Leute werden da wahrscheinlich gar nicht realisieren, dass es Android-Apps sind, wenn das ganz einfach als ganz normale Apps benutzen. So, ah, cool, das ist dasselbe, was ich auch im Smartphone habe. Cool, installieren. Ah, oh, Wahnsinn, funktioniert sogar und irre. Ja, so muss es sein. Cool, ne? Ja, und Microsoft hat da auf jeden Fall gut gearbeitet. Und wie gesagt, ich werde es trotzdem nicht installieren, wegen diesem blöden TPM-Chip, der Voraussetzung ist dafür. Jo, App der Woche. Guck mal jetzt. Nein, ich glaube, im Community-Bereich gibt es sogar tatsächlich nichts die Woche. Es war viel zu heiß. Naja, ich weiß auch nicht. App der Woche ist hier mal diesmal was ganz, ganz Ausgefallenes. Ich weiß noch nicht mal, ob das als App der Woche überhaupt regulär durchgehen würde. Ja. Aber okay, ich fange mal so an. Eine alternative Suchmaschine ist ja schon mal ein diskussionswürdiges Thema. Ja, geht los von so ein Schrott, ne, bis zu the best. Ja, also das heißt, da gibt es natürlich sehr viele weit auseinandergehende Ansichten darüber. Auch über die App der spezifischen Suchmaschine, die ich hier ausgesucht habe, und über die Suchmaschine natürlich selbst. Ecosia. Und warum gibt es da Diskussionsbedarf? Die machen groß Werbung damit, ne, dass für Suchen, die man über sie macht, werden Bäume gepflanzt. Durchschnittlich alle 43, also wenn man 43 Suchen macht, hat man damit einen Baum sozusagen finanziert. Wie wird das gemacht? In der Suche wird natürlich Werbung eingeblendet. Und das Geld, das eben da dann ausgeschüttet wird an Ecosia, wird genutzt, um Bäume zu pflanzen. Ja, tatsächlich. Außerdem, um das auch natürlich CO2-neutral zu halten, wird Ecosia durch eine eigene Solaranlage mit Strom versorgt, um eben tatsächlich mit 100% erneuerbaren Energien die Suchanfragen zu bearbeiten. Ja. Und eben dadurch, dass die auch noch Bäume pflanzen, sind die im Minus. Das heißt, das ist nicht nur so, dass man kein CO2 produziert durch eine Suchabfrage bei denen, sondern es wird sogar noch reduziert. Dadurch, dass die Bäume dadurch pflanzen, wenn man sucht, wird also mit jeder Suchanfrage, so die Rechnung von Ecosia, 1 Kilogramm CO2 der Natur entnommen. Ja, so. Also sucht wie verrückt auf Ecosia und dann könnt ihr helfen, den Klimawandel zu bekämpfen und der Umwelt zu helfen. Das hört sich sehr, sehr schön an, cool. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ja, ob das alles so haltbar ist, wie das natürlich gesagt wird. Insgesamt, und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt hier auf diese App gekommen bin, insgesamt finde ich Ecosia als Suchmaschine ziemlich gut. Das heißt, egal, ob man es jetzt hier wirklich 100% ernst nehmen kann oder soll, ja, mit diesen Bäumen, die gepflanzt werden und dem wunderbaren CO2, der wunderbaren CO2-Bilanz. Die Suche ist schön. Die Suche ist einfach aufgebaut, ja, und man kann hier aufgeräumt die Suchergebnisse bekommen, sowohl am Computer über die Website ecosia.org als auch in der wunderbar schön und einfach gehaltenen App, die einem dann auch zeigt, wie viele Bäume beispielsweise bei Ecosia schon deswegen gepflanzt wurden. Ja, man kann die Finanzberichte von Ecosia einsehen und Projekte, an denen sie sich beteiligen. Datenschutz wird auch groß geschrieben bei Ecosia, so das Versprechen, ja. Es werden keine Suchanfragen gespeichert, es werden keine aufgerufenen Websites getrackt, es werden keine Daten an Werbetreibende verkauft und die Suchanfragen sind immer mit SSL verschlüsselt. Wie gesagt, dadurch, dass Ecosia noch nicht so alt ist und noch nicht so tief untersucht wurde, ist natürlich alles mit einem Fragezeichen zu versehen, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, hier diesen Versprechungen grundsätzlich erstmal zu misstrauen. Ja, ich gehe davon aus, dass das wirklich Hand und Fuß hat. was die hier auch sagen. Schon alleine aus dem Grund, weil das ist keine Firma irgendwo, wo, egal was die sagen, die sowieso straffrei ausgehen würden, denn diese Firma ist in Berlin angemeldet und somit ist auch die Haftbarkeit eben unter deutschem Recht. Und da gibt es natürlich auch schon eine gewisse, naja, Vorsicht, die man walten lassen muss, wenn man falsche Sachen versprechen würde. Ja, ist es nicht so, wie wenn man irgendeine Firma irgendwo hat, die überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist, ohne Impressum oder sonst irgendwas, sondern hier ist schon ein gewisses, naja, wie sagt man, also eine gewisse grundsätzliche Sicherheit, würde ich mal sagen, vorhanden, so dass es nicht ganz extrem unwahrscheinlich ist, dass das auch tatsächlich stimmt, was dort steht. Ich bin jedenfalls guter Dinge und wie gesagt, die Website strotzt nur so voller Sympathie, wie das alles angeordnet ist und wie auch die Haltung zum Datenschutz ist. So, das lässt ja, wenn man das durchliest, dann, was ich euch dringend empfehle, lest das mal durch. Dann könnt ihr auch schon mal durchblicken lassen, worauf da wirklich Wert gelegt wird, ja. Also insgesamt ist das kein Bullshit-Bingo, was die da sagen, sondern es hört sich schon so an, als ob das auch tatsächlich ein Anliegen von den Betreibern von Ecosia ist. Und das Ganze finde ich dann eben sehr interessant und die App auf Android definitiv auch interessant. Als Alternative zur eben zum Beispiel zur Google-Suche. Ja, warum denn nicht? Wenn man dadurch sogar noch was Gutes tun kann, wenn man darüber sucht, ist es ja okay. Die Suchergebnisse an sich finde ich soweit ganz in Ordnung. Ja, ganz einfach deswegen, hier, wenn ich mal Landcast eingebe, ne? Wupp, bin ich ganz oben mit Vorschau und Bildern und so weiter. Zwar von einem YouTube-Kanal, der schon längst wieder nicht mehr aktiv ist, aber okay, aber die Hauptseite an castnetcast.com ist also oben, ja, und so weiter. Also finde es gar nicht so schlecht. Ja, und von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass die Suche auch ganz okay ist. Moment mal, ich kann ja mal was Exotisches suchen. Was können wir da nehmen? Doctor Who? Timey-wimey. So. Und dann kriegen wir hier auch entsprechend die, jawohl. Genau, die entsprechenden Anzeigen. Und schon bin ich im Doctor Who-Universum. Ne? Das Fandom ist ganz oben, das finde ich ganz gut. Es gibt auch, was ist, es gibt eine Seite, timey-wimey.com. Okay, das habe ich nicht gedacht. Wibbly wobbly timey-wimey stuff. Wird jedenfalls auch gefunden von Ecosia. Das ist schon mal das Wichtigste. Gut, also App der Woche kostenlos im Play Store. Ja, und da vielleicht eine kleine Kritik, Mensch. Treiber von Ecosia, bitte macht auch eine Version, die man ohne Google-Betriebssystem installieren kann, nämlich über F-Droid. Ja, dann geht es auch ohne Google Services, ja, auf allen Handys, auch auf Huawei-Handys. Und das wäre auch eine schöne Alternative. Ja, also, ne? Aber momentan nur im Play Store kostenlos zum Download verfügbar. Ja, Ecosia, die alternative Suchmaschine, die die Bäume in die Luft sprießen lassen. Hoffentlich jedenfalls. Jo, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In den Shownotes findet ihr die ganzen Links zu den behandelnden Themen und natürlich, wie ich eben gesagt habe, ganz wichtig für die Community, für die Line-Community, wo ihr eben alles hier reinschreiben könnt. Die Shownotes müsst ihr irgendwo in eurem Podcast-Player finden, ja. Dort sollte alles zu sehen sein. Heute sind ein paar Links drin, auch wenn jetzt die Themenübersicht ja, überschaubar war. Einige interessante Themen sind drin. Und natürlich auch hier das, was ich euch gesagt habe, der Link zum Review vom Realme GT ist eben auch vorhanden.